An diesem Tag kamen der Willibald, die Hermann-Maus und der schlaue Mäuse-Josef kaum zur Ruhe. Das war ja ein Aufstand von diesem Mäuse-Philipp. Das darf nie mehr passieren. Oh. Das nagt an unserer Zukunft. Das muss in Zukunft unterbunden werden. Es darf niemand mehr aus dem Fenster schauen. Was geht die Mäuse an, was draußen geschieht? Wer zu viel sieht, denkt zu viel. Wer denkt, der ist gefährlich. Glasscheiben sind aber nun mal durchsichtig. Binden vor die Augen. Alle Mäuse wollen Binden vor die Augen. Hermann Maus, manchmal bist du ganz und gar dumm. Binden? Nein. Wir müssen das Fenster verhängen. Das Fenster verhängen? Jetzt bist aber ganz und gar du dumm, Mäuse-Josef. Ich bin zwar der überaus starke Willibald und die stärkste Maus weit und breit, aber ein Tuch so groß, dass man damit das Fenster verhängen kann, das kann keine Maus auf der Welt tragen. Es hängt bereits. Denk doch mal an die Übergardine. Die Übergardine? Ja, der Vorhang mit dem Rosenmuster. Oh Gott, wie dumm du manchmal bist. Ein Vorhang hängt links, der andere rechts. Der hängt schon immer da. Das Fenster aber bleibt frei. Man kann den Vorhang zuziehen. Hast du schon die zwei Schnüre mit den gelben Trotteln bemerkt, du Trottel? Ich bin sogar schon daran hochgeklettert. Aber der Vorhang hat sich dabei nicht einmal bewegt. Du bist zwar fett und schwer, aber für den Vorhang doch noch zu leicht. Ich bin eben so veranlagt. Bei mir verwandelt sich jeder Bissen in eine Speckfalte. Dann friss halt nicht so viel. Lass ihn fressen. Wir brauchen jedes Gramm Gewicht. Siehst du? Wenn wir Mäuse uns nämlich alle an die Schnur hängen, dann können wir vielleicht mit einem kräftigen Ruckzuck den Vorhang zuziehen. Das werden wir versuchen. Punkt um. Aber jetzt will ich schlafen. Er schlief sogleich ein und träumte davon, dass sein Rudel ihm eines Tages eine goldene Krone auf das Haupt setzen und eine rote Samtschleife um den Schwanz binden würde. Am nächsten Abend hielt Willibald mal wieder eine Rede. Mäuse, euer überaus starker Willibald hat zum Schutz und zur Sicherheit für euch einen großartigen Plan ausgedacht. Bravo! Bravo! Bravo! Das gibt nur wieder eine Wahnsinnsarbeiterei. Das glaube ich auch. Es ruft ja auch niemand mehr Bravo, bis auf Karin Mausi. Wer quatscht da hinten? Natürlich, Lili Maus. Raus, du weißes Gesindel. Du bist es gar nicht wert, meine Pläne zu erfahren. Man sollte dich in den Garten verjagen, damit die Katze dich krallen kann. Raus! Ich gehe besser. Keiner hilft mir. Alle halten den Mund. Ich komme zu dir in die Bibliothek, wenn er fertig ist mit seiner Rede. Nie mehr, liebes Rudel, soll die gefährliche Katze die Möglichkeit haben, durch das Fenster in unser Haus zu sehen. Nie wieder sollen ihre grünen Augen uns Schrecken einjagen. Was habe ich mir den Kopf zermartert? Die Rettung ist... Wir schließen den Vorhang. Keiner von uns kann mehr sehen, ob wirklich eine Katze im Garten ist. Genau das will er. Ein Boss, ein Haus, eine Rudel. Schluss jetzt mit dem Gequatsche. Alle an den Vorhang und hochklettern. Ruckzuck, ruckzuck, da wird's bald. Los, los, flink wie Fledermäuse, hart wie Tiroler Brot, zäh wie Schweineschwarte. Na los, na los, na los. Und eins, und zwei, und hopp, hopp, weiter. Ja, was ist denn los, Hermann Maus? Du Fettwanz, auch du! Los! Das ist doch viel zu anstrengend. Ich bin schon ganz oben. Blöde Kletterei hier. Das gewusst ihr denn, wie die Krallen wachsen lassen. Also, los, es fehlt nur noch ein winzig kleines Gewicht. Dann geht's! Lili Maus ist noch da. Sie hockt ganz allein in der Bibliothek. Richtig. Wenn gearbeitet wird, dann haut sie ab. Die weiße Brut stinkt vor Faulheit. Lili Maus, sofort hierher! Lili Maus kam und half mit, am Vorhang zu ziehen. Aber der war schon viele Monate nicht mehr zugezogen worden. Mäuse Friederike und Mäuse Philipp grinsten schon schadenfroh. Da sprang der überaus starke Willibald voller Wut auch an die Schnur. Ruck, zuck. geht.